Plötzlich sehen sie, dass noch ein zweiter Mann im Raum ist, der jede Bewegung des Mädchens beobachtet. Was passiert? Keine Ahnung. Ich habe einfach Film gemacht. Platz 5. Die Biene Maya von Alex Stadermann. Man kann ja der Meinung sein, dass die Biene Maya, die in Alex Stadermanns Kinofilm computeranimiert daherkommt, zu effektlastiges Kinderkino ist, zugegeben. Aber der Obernuschler Jan Delay, die Fatz bescheinigte ihm einst ja ein markantes Näseln, ich nenn's schlicht gesungene Nuscheligkeit. Jan Delay jedenfalls, der ja nun einfach Musik macht, die unglaublich die Beine, Arme und was auch immer geht, liefert als Stimme von Mayas bestem Kumpel Willi eine Performance, die es in sich hat. Das ist Bienenrap pur, auch für den oder die, für die Maya ein wenig zu süßlich ist. Willi? Platz 4, Guardians of the Galaxy von James Gunn. Trashiger Anti-Superhelden-Science-Fiction-Film mit Figuren aus einem etwas weniger beachteten Seitenstrang des Marvel-Universums, der wunderbar selbstironisch alles Superhelden-Gedöns auf die Schippe nimmt, wo es ordentlich kracht und recht prollig zugeht. Kino, um die eigenen Macho-Fantasien spielen zu lassen und sich selber darüber totzulachen. Mit einem Helden wie Peter Jason Quill, der natürlich das Universum retten will, muss, aber vielleicht nicht unbedingt kann. Wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Platz 3. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Dieser Film, ein französischer Einer über einen Notar mit vier Töchtern, die vier Männer aus unterschiedlichen Kulturkreisen heiraten, was den gestandenen Franzosen mit seinem Rassismus konfrontiert, was wiederum Philippe de Chauveron mit der gütigen Geste des »Sind wir nicht alle Rassisten?« im Fühl-dich-gut-Happy-End erledigt. Dieser Film bzw. der Erfolg dieser französischen Sozialkomödie mit seinen rund 2,8 Millionen Zuschauern allein in Deutschland ist, ich gebe es zu, ein Phänomen. Realität ist kompliziert, Kino in der Regel einfach. Fassen wir das kurz zusammen, also... Platz 2. Sextape von Jake Kasdan. Ihr habt euch 3 Stunden lang beim Sex gefilmt. Ja. Wer hat 3 Stunden lang Sex? Wir. So lang dauert der Film Titanic. Das Problem ist nur, dass Jason Segel und Cameron Diaz dieses Tape nun nicht wieder aus der Cloud herausbekommen. Was insofern eine ironisch-makabre Analogie zur Wirklichkeit ist, als dass all die Stars wie Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst oder Kate Upton, deren Nacktfotos aus der Apple-Cloud von Hackern herausgezogen wurden, mit an Sicherheit grenzender Alltagswahrscheinlichkeit die Cloud als Datenspeicher fröhlich benutzen, aber keinen blassen Schimmer haben, auf was sie sich da einlassen. Niemand versteht die Cloud. Sie ist ein scheiß Mysterium. PS. Und bitte immer den automatischen Upload deaktivieren. Wie? Sie finden den Button nicht? Tja, da würde ich mal sagen, A, Sie sind nicht allein und B, Pech gehabt. Womit wir Platz 1 beim Thema wären. Who am I? Kein System ist sicher. Von Baran Bo Oda. Pizzabote Benjamin, Tom Schilling, ist schüchtern. Aber dann erzählt er Max, Elias Mbarek, den er zufällig kennenlernt, dann hat Benjamin noch ein paar andere Fähigkeiten. Computerkram, hab einen Uniserver gehackt. Benjamin wird Star in Max' anarchistischer Hackergruppe Clay. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Das Ritalin hielt uns wach. Wir nahmen von nichts und niemandem Rücksicht. Der in der Schweiz geborene Regisseur Baran Bo Oda spielt in seinem Hacker-Thriller Who Am I? Kein System ist sicher. Souverän auf der Genre-Klaviatur. Baran Bo Oda verbeugt sich in Who Am I vor Hackerfilmen wie Hans-Christian Schmieds 23, Nichts ist so wie es scheint, oder den amerikanischen Vorbildern wie Wargames oder Staatsfeind Nummer 1. Dieser deutsche Hacker-Thriller muss sich vor seinen Zitatgebern beileibe nicht verstecken.